ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين عليه الصلاة والسلام. Wir haben, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, einige Vorträge gehabt über die Sufis und über ihre Schirkiat. Dann haben wir, inshallah, mit Allahs Erlaubnis, vorher und nachher genauso, haben wir Fatawa von Aimat al-Najd erwähnt über den Schirk und über diese Qawaid. Ja. Und Alhamdulillahi Rabbil Alamin, das war alles klar und deutlich. Also es war nichts. Kommst näher, sonst könntest du ja nichts hören. Ja. Es war ganz klar und deutlich, also die Sachen, es war nichts, was man nicht versteht, was ein Muslim nicht versteht, sondern alles war, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ganz klar und deutlich. Wir haben letztens erwähnt, wir werden inshallah jetzt ein paar Vorträge über die Rafida machen, inshallah. Wieso haben wir als erstes allgemein über Tawhid und Schirk geredet? Ja? Weil das bezieht sich auf uns. Tawhid, dass wir ihn kennenlernen und praktizieren, und Schirk, dass wir ihn kennenlernen und uns von ihm lossagen. An erster Stelle. Zweiter Stelle, dann haben wir über den Schirk der Sufis geredet und über ihre Kufriyat und dass sie Feind Nummer 1 sind dieser Umma. Ja? Oder ihr könnt es auch sagen, Feind Nummer 2. Aber einer der wichtigsten Feinde des Islams sind die Sufis, die Mushrikin. Darüber haben wir geredet. Ja? Und dann haben wir gesagt, wir werden über die Rafida sprechen. Ja? Als den größten Feind des Islams. Ja? Größer als Juden und Christen. Barakallahu fikum. Und wir werden das inshallah leicht verbinden können mit dem, was wir gelernt haben über Tawhid und Schirk und über die Aqidat al-Rafida. Ja? Mit Allahs Erlaubnis. Wir haben vor Jahren, vor zwei oder drei Jahren, haben wir schon Vorträge gehabt über die Schia, aber nicht. Wir haben nur die Sekten der Rafida erwähnt. Ja? Verschiedene Sekten haben wir da erwähnt. Vielleicht 20 oder mehr verschiedene Sekten, die sich den Schia zuschreiben. Wir haben vor uns hier das Buch von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah Ta'ala, Minhajus Sunnah, von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah Ta'ala. Und wir werden, inshallah Ta'ala, da einige Sachen von diesen Juden, dieser Umma, und das sind die Schia, erwähnen mit Abbas, der Barakat Allah Erlaubnis. Ihr wisst, wo Rafida leben. Ja, zum Beispiel unsere Brüder jetzt kämpfen gegen Rafida in Irak, und sie kämpfen gegen Rafida in Syrien, ja, und sie kämpfen gegen Rafida in Afghanistan auch, Alhamdulillah. Wo gibt es noch Rafida? In Libanon. Ja, die Muslime in Libanon kämpfen gegen Rafida. Hezbollah sind Rafida. Hezbollah sollte man sie nennen. Ja. Hezbo Shaitan, die größten Feinde des Islams, la'anahumullah. Wo gibt es noch Rafida? Rafida gibt es eigentlich überall. In Jemen gibt es viele. Dort kämpfen auch Muslime gegen diesen Abschaum. Deswegen, inshallah, werden wir reden über diese Sekte, wer sie sind und was Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in seinem Buch Minhajus Sunnah sagt. Ja, und wieso sind sie Kuffar? Wieso? Was machen sie, dass sie Kuffar sind? Ja, weil es gibt in unserer Zeit Leute, denen sie schreiben sich Ilm zu, also die, man sagt, das sind Ulema, das sind Shuyukh. Sie sagen, Schia sind unsere Brüder. Wenn ihr so etwas hört, dann streicht so eine Person von allen Listen der Ulema. Er ist kein Alim und man sollte von ihm nichts nehmen. Zum Beispiel Al-Azhar. Ja? Al-Azhar, einst Stolz der islamischen Umma. Ja? Al-Azhar hat den Mazhab Ja'fari als den fünften Mazhab von Islam anerkannt. Jetzt. Mazhab al-Ja'fari. Al-Rafidi, dieser Mazhab ist bei Al-Azhar anerkannt. Du kannst lernen, du gehst jetzt, willst Fiqh studieren bei Al-Azhar, willst du Hanafi, willst du Maliki? Nein, du sagst, ich will Ja'fari. Mazhab al-Ja'fari. So etwas gibt es überhaupt nicht und das ist nicht bei Ahl-Sunnah wal-Jama'ah anerkannt. Barakallahu fikum. Nur damit ihr das hört. Ja. Ihr werdet es auch von Leuten hören, die rufen, Einigkeit der Umma, die Umma muss sich einigen, die Umma muss sich zusammen, wir sind. Ja. Der Prophet sagt, la yajma'allahu hadhihi umma, len yajma'allahu hadhihi umma ala dhalal. Allah wird niemals erlauben, dass sich diese Umma einig wird, auf was? Auf Dalal. Ja? Deswegen derjenige, der sagt, wir sollen uns einig werden, wir müssen eins werden. Nein, eins nur auf Tawhid. Was anderes kann uns nicht einigen. Ja? Nationalismus, Reisepass, keine Ahnung, Rasse, wir sind Araber, wir sind Turkmanen, wir sind Kurden, wir sind was weiß ich was. Ja? Das, nichts kann uns einigen. Das Einzige, was uns einigen kann, ist Koran und Sunna. Ja? Ist Tawhid, Akidatu Tawhid. Das ist das Einzige, was uns einigen kann. Und wir wollen nicht eins mit den Rafida sein. Weil Rafida sind Mushrikin. Ja? Ubbadul Kubul, Ubbadul Shaitan. Sie beten falsche Gottheiten neben Allah subhanahu wa ta'ala. Das gleiche gilt auch für Sufis. Wir haben darüber geredet. Ja? Jetzt, wer kämpft an den Seiten der Kuffar in unserer Zeit? Ja? Wer kämpft? Leute, die sich zum Islam bekennen? Ja? Sufis und Rafida und Schia. Die kämpfen gegen die Kreuzritter und die Zionisten. Sie kämpfen gegen die Umma al-Islam. Deswegen ist es nicht erlaubt, dass jemand sagt, sie sind unsere Brüder. Der so etwas sagt, ist kein Muslim. Der sagt, Rafida, die Mushrikin und die extremen Sufier, die Mushrikin sind unsere Brüder, wer so etwas sagt, ist kein Muslim. Außer Allahumma, er kennt ihren Schirk nicht. Aber dazu, deswegen ist auch ein Muslim verpflichtet zu lernen, damit ihm diese Sachen nicht entgehen. Barakallahu fikum. Zum Beispiel einige Sachen, die, das ist ein wichtiger Teil, bevor wir über das Wesentliche inshallah ta'ala beginnen zu reden. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah erwähnt da einige Sachen über diese Bid'a der Rafida. Ja? Zum Beispiel, wie sie entstanden sind, und das wisst ihr auch von diesem Mann, Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ein Jude aus Jemen, ja? Ein Jude aus Jemen, der angeblich Islam angenommen hat, aber sein Ziel war es, was? Fitna unter den Muslimen und Shubuhat zu sehen. Er ist derjenige, den die Muslime vertrieben haben aus Medina, aus dem islamischen Staat. Er hat dann Leute gefunden außerhalb, in anderen Ländern, in anderen also Republiken, und hat die Leute Osman radiallahu anhu gehetzt. Ja? Mit seinem Shubuhat, die er gesät hat, haben die Leute Osman radiallahu anhu getötet. Er ist dann derjenige, als erster, der gesagt hat, Allah, Ali radiallahu anhu hätte Eigenschaften Gottes. Ja? Und die Leute sind in dieser Sache gefolgt. Und bis heute folgen diese Leute diesem Mann. In dieser Sache. Ja? Abdullah ibn Saba al-Yahudi, dieser Jude, er ist für die Rafida, ja, wie Paulus für die Christen. Paulus hat den Christen die Religion zerstört. Ein Jude, der angeblich die Religion von Jesus, also Islam, angenommen hatte. Ja? Aber das war nur was, das war nur ein Spiel, damit er Shubuhat sieht, damit er ihnen die Religion, die originelle Religion von Jesus, damit er sie kaputt macht. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Und damit er diese Religion dem Judentum anpasst. Deswegen werden wir sehen, dass die Juden und Christen in Wirklichkeit also eins sind. La hawla wa la quwwata illa billah. Und das gleiche, wie gesagt, ist dieser Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Er hat den Rafida, die jüdische Akhida, beigebracht. Zum Beispiel, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah erwähnt hier und sagt, also über die Taten, die Schia gegen den Islam gemacht haben, sagt, كالحروب التي بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين. Wie zum Beispiel die Kriege, die zwischen den Muslimen und den Ahlul Kitab und den Mushrikin gelaufen sind. Ja? Da hatten die Rafida, immer in der islamischen Geschichte, hatten die Rafida, die Schia, hatten ihre Finger im Spiel. Die Iraner zum Beispiel, die Schia im Iran oder die Schia im Irak und so weiter und so weiter. Das ist diese Sorte, Ithna Asharia, die 12 Imamia. Die haben 12 Imame, über die sagen, sie sind fehlerfrei. Dann erster ist Ali radiallahu anhu. Nein, die sagen Muhammad Salama, Ali radiallahu anhu und dann sein Sohn und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und der letzte ist noch nicht gekommen. Ja, der wird irgendwann mal kommen. Ja, die warten. Echt? Ah ja. Ja, Sahibu Zaman rufen sie. Audhu Billah. Ja. Al-Muhim, Dajjal. Dajjal. Ah ja. Ayo, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, dass jemand nicht kommt und sagt, wer sagt das? Ibn Taymiyyah. Willst du diskutieren? Diskutier mit Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Alas. Alas? Ja, barakallahu fikum. Er sagt, Kel-Hurub, wie die zum Beispiel Kriege zwischen den Muslimen und den Ahlul Kitab, den Juden und Christen und Mushrikin. Wer sind die Mushrikin in diesem Falle? Ja? Nein, Krieg jetzt zwischen den Muslimen und den Juden und Christen, Ahl al-Kitab, und die Mushrikin. Nein. Die Götzendiener damals, oder? Welche sind das? Na, die Mekka und Medina waren. Die Schia, die Rafida, haben sich auf die Seite der Ahl al-Kitab gestellt, als sie gegen Muslime gekämpft haben. Und haben sich auf die Seite der Mushrikin gestellt, als sie gegen Muslime gekämpft haben. Welche Mushrikin? Zum Beispiel die Türken damals, die Turkmanen, die Mongolen, oder nicht? Und andere Mushrikin, gegen die Muslime gekämpft haben. Aber an erster Stelle, wie gesagt, sind es die Mongolen. Okay? Inshallah ta'ala. Naam. Tajidhum yu'awanun al-Mushrikin wa ahli al-Kitab ala al-Muslimin ahli al-Quran. Du wirst immer finden, du wirst immer sehen, dass die Schia immer die Ahlul Kitab helfen gegen Muslime. Ja? Die Leute des Korans. Und wallahi ladim, diejenigen in unserer Zeit, die Kuffar kämpfen ständig auf der Seite, also die Rafida kämpfen ständig auf der Seite der Ahlul Kitab, helfen ihnen gegen Muslime. Kema kad jarrabahu nas minhum ghayra marra. So wie wir das, die Menschen haben das auf ihrer Haut gespürt. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ja? Und wir haben darüber geredet, zum Beispiel wie als die Tataren, die Mongolen in Bagdad eingetreten sind. Wer hat ihnen dabei geholfen? Die Schia. Ja? Oder nicht? Wer hat jetzt den Schia, den Amerikanern die Tür geöffnet in Irak? Die Rafida, die Schia. Ja? Wer ist jetzt in der, welche die Religion, die Religion, die Regierung, irakische Regierung, was sind diese Leute? Ja? Rafida und Schia. Ja? Oder Mushrikin, die Kurden. Die Kurden, Mushrikin, Kommunisten. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Allahumma Islam. Diese Sachen sind wallahi ganz klar und deutlich. Man kann sich nicht vorstellen, dass es jemals einen Krieg geben wird zwischen Juden und Schia. Ja, das ist schon ein bisschen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Krieg geben wird zwischen Juden und Rafida. La hawla wa la quwwata illa billah. So etwas gab es niemals in der Geschichte. Ja? طيب في مثل إعانتهم للمشركين من التركي وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك. So wie sie einst den Türken geholfen haben, die Turkmenen und so, die Türken nennt man die, ja? So wie sie den Mushrikin, den Türken, die Türken damals waren Mushrikin, sie waren keine Muslime, sie waren Mushrikin, ja? So wie sie nicht nur einmal den Türken gegen Islam geholfen haben in Khorasan, also im heutigen Afghanistan, und in Irak und auf der arabischen Halbinsel und im Scham. Jedes Mal, wenn es zum Krieg kam zwischen Muslimen, zwischen Ahl Sunnah wal Jama'ah und den Juden und Christen auf der anderen Seite, haben die Rafida immer den Kuffar geholfen. Haben die Muslime gegen Mushrikin gekämpft, haben die Rafida sich immer auf die Seite der Mushrikin gestellt. Zum Beispiel, wir wissen, dass die Rafida, die Iraner, die Isna-Asharie, die machen Tekfir über die Nusayriye. Wer sind die Nusayriye? Aleviten. Die syrische Regierung ist jetzt, sind Nusayriye. Eine Sekte der Batinie. Über die machen Isna-Asharie. Die Iraner machen Tekfir über die. Aber jetzt, wenn die Aleviten gegen Sunna kämpfen, stellen sie sich auf ihre Seite und unterstützen sie. Ja? Obwohl sie sagen, Na'udhu Billah minan Nusayr. Wir saugen uns los von dieser Sekte. Ja? Das sind die schlimmste Sekte oder einer der schlimmsten Sekten unter den Rafida, sind diese Aleviten. Ja? Sogar die Isna-Asharie, wie gesagt, sogar die Rafida aus Iran, die Schia, machen Tekfir, weil sie sagen, das sind Kuffar. Aber jetzt helfen sie ihnen. Gegen was? Gegen Ahli Sunnah in Syrien. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Wa i'anatuhum lil Nasara ala al Muslimin bi Sham wa Misr wa ghayr dhalik fi waqa'i muta'addida min a'zam al hawadith allati kanat fi al Islam. Naam. Und wie die Schia den Christen geholfen haben im Kampf gegen Muslime in Sham und in Misr und in anderen, also Kampf, also Schlachtfeldern, gibt es sehr, sehr viele Beispiele dafür. Sehr viele Beispiele, dass die Schia dass die Schia den Christen geholfen haben gegen Muslime in Scham, wie gesagt, und Ägypten und woanders. Na. Subhanallah. فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام وقتل من المسلمين ما لا يحصى عدده إلا رب الأنام كانوا من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالخمير كالحمير. شيخ الإسلام ابن تيمية زاك فيزي دامالز den Kuffar, den Türken damals, die Türken waren, der, wie gesagt, Kuffar früher, ja, sie haben ihnen geholfen, als sie den islamischen Staat angegriffen haben. Und in diesem Kampf ja, ist eine Zahl von Muslimen getötet worden, eine Zahl, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. So viele Muslime wurden getötet, die Schia haben sich an die Seite der Muschrikin, der Kuffar gestellt. Und ihre Hilfeleistung, ja, ihre Hilfe gegenüber den Juden, also Hilfe zu Juden gegen den Islam, das ist so eine bekannte Sache. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, Amrun Shahir beinen nas. Das ist sowas von bekannt bei den Leuten, dass die Juden, dass die Rafida, dass die Schia immer den Juden helfen. La hawla wa la quwwata illa billah. So, dass sie zu den Juden, dieses Volk, das jüdische Volk, hat die Schia wie ihre eigenen Esel genommen. Das sind richtige, ihre Esel. Sie benutzen sie für alles, was sie möchten. La hawla wa la quwwata illa billah. Und wallahi, diese Sache ist in unserer Zeit ganz, ganz klar und berühmt. La hawla wa la quwwata illa billah. Na. Jeder von euch weiß, also die letzten Jahre im Irak, wer hat die meisten Sunniten getötet? Die Amerikaner oder die Schia? Die Schia, wisst ihr das? Barakallahu fikum. Die irakischen Rafida haben mehr Sunniten getötet als die Amerikaner. Nein. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Weil die meiste Armee in Irak, die jetzt gegen Muslime kämpft, sind keine Amerikaner. Amerikaner sind sozusagen, man kann sagen, Trainer, ja? Ausbilder. Sie bilden sie aus und trainieren sie und geben ihnen also die ganze, halt alles, was sie brauchen. Kampf gegen Ahl Sunnah wal Jamaah. La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist eine allgemein bekannte Sache, la hawla wa la quwwata illa billah. Und was es links angeht, Afghanistan und andere Länder, könnt ihr die Muslime aus Afghanistan fragen, mit der Voraussetzung, dass er Ahnung hat, dass er nicht gebunden ist an sein Volk durch Nationalismus, dass er sagt, ja, wir sind Afghaner, egal ob Sunni oder Schi oder Buddhist oder was weiß ich was, wir sind ein Volk, wir müssen wieder zurück, keine Ahnung. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist, sondern jemand, der wirklich auf Sunnah ist, er wird euch bestätigen, dass die Rafida die größten Feinde der Muslime in Afghanistan sind. Wenn wir gucken, zum Beispiel Iran selber, Teheran ist die einzige Stadt, die einzige Hauptstadt der Welt, in der es keine einzige Masjid von Ahl Sunnah wal Jamaah gibt. Keine einzige Moschee von Ahl Sunnah wal Jamaah in Teheran. In Wien findest du Moscheen von Ahl Sunnah. In New York findest du Moscheen von Ahl Sunnah. In Washington, überall, auf der ganzen Welt, jede Hauptstadt hat Moscheen von Ahl Sunnah wal Jamaah, Teheran hat keine einzige. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dass das so klar ist und dass sie ihre Feindseligkeit nicht verstecken können. Nur wie gesagt, die Gefahr besteht, dass es gibt Leute, denen wird Ilm zugeschrieben, man sagt, es ist ein Schuyuch, er ist ein Sheikh, er kennt sich aus, wie zum Beispiel der Schwachkopf da, er wird sagen, Schia sind unsere Brüder. Derjenige, der sagt, Schia sind unsere Brüder, dann darfst du ihn von allen Listen des Ilms streichen, er ist kein Alim, und den solltest du nichts fragen. Barakallahu fikum, von solchen Leuten nimmt man nichts. Ayo. Sind alle Schia gleich, oder? Von den Schia in unserer Zeit sage ich, alle sind gleich. Alle kämpfen gegen Ahl Sunnah wal Jamaah. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Warum? Wenn wir zum Beispiel jemand kommt und sagt, ja, es gibt die Houthiyun, dann gibt es die Zaydiya, dann gibt es die was weiß ich was, dann gibt es schiitische Sekten, unter ihnen gibt es auch. Ja. Im Kampf heute, Kampf zwischen Muslime und Rafida und Schia, zwischen Ahl Sunnah wal Jamaah und Schia. Was denkst du, auf welche Seite werden sich die Schia stellen? Zum Beispiel die jemenitischen Rafida, die sind nicht so wie die iranischen Rafida. Ja, aber die iranischen Rafida, die iranischen Schia, Iran hat in Jemen ja, mit Waffen und mit Geld und mit alles Mögliche unterstützt, ja, damit sie eine Sunna wal Jama'a in Jemen selbst, ja, erledigen. Und sie haben einige Dörfer, sie haben sie, ich habe sicher gelesen in den Nachrichten, sie haben Dörfer ausgelöscht. Ja. Gäbe es mit Allah subhanahu wa ta'ala Gnade und Erlaubnis keine echten Männer bei Ahl Sunna, unter Ahl Sunna wal Jama'a im Jemen, würden die Rafida dort kurzen Prozess machen mit den Muslimen. Ja, ja. Aber Alhamdulillah, ja, Alhamdulillah, alladhi ja'ala fi hadhihi umma rijal, ja, Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieser Umma Männer gegeben hat, die Ehre dieser, der Muslime verteidigen, ja, und die sich um diese Umma kümmern, Alhamdulillah, Rabbil Alamin.